cocaine. Jones, you better watch your speed. Trouble ahead, trouble behind, and you know that ocean just won't wash that up away. Cry. No, you're never gonna cry. fall out of the sky. She loves it all, just not herself tonight. From another broken. Weg zu einer umfassenden, erschöpfenden Aufklärung freimachen und den Stein ins Rollen bringen könnten. Anlage 1. Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltung in Ludwigsburg. Andottore Edoardo Santinelli, Procuratore della Repubblica, Foro Ulpiano, Palazzo di Giustizia, Trieste. Nach hiesigen Erkenntnissen handelt es sich bei der Berichtsperson um den am 18. Juli 1911 in Wien geborenen und durch das Evidenzbüro Wien 1947 ausgeschriebenen Kalfaktor Gustav Franz Wagner, alias Günther Mendel, genannt Wölfel. 1936 Silbermedaille im Speerwurf bei den Olympischen Spielen in Berlin. 1939 als Angehöriger der Kanzlei des Führers, Polizeimeister der Euthanasieanstalt Hartheim-Kinderheim, Spiegelgrund. Anfang 1942 Übernahme in den Stab des Inspekteurs der Sonderlager BST, Beuschetz, Sobibor, Treblinka. März 1942 in Sobibor Lagerspieß. Mitte 1942 als Stellvertreter des Polizeihauptwachtmeisters Karl Frenzel, Lagerleiter 1, Bahnhofskommando. 1943 als Nachfolger des Oberscharführers Floss, Leiter Vernichtungslager 3. Nach dem Aufstand vom 14. Oktober 1943 beteiligt an der Hinrichtung der überlebenden Arbeitshäftlinge. Nach Erledigung der Aufgaben in Lublin am 30. Oktober 1943 nach Triest versetzt. Dort als Spieß des Kommandos R1, Einsatz Reinhard 1, Mittäter bei der Tötung von Geisteskranken sowie Angehörigen des italienischen Zolls und des 16. Bataillons der Alpini im Lager Risiera di San Saba. 1945 nach Kärnten entkommen. Am 30. Mai bei Paternion am Weißen See in Gefangenschaft geraten, 1947 aus britischer Internierung entlassen. Hinsichtlich des Wagner ermittelt der Generalstaatsanwalt des Landes Hessen unter dem Aktenzeichen GSTA JS 1 aus 59. Deckungsgleichheit mit dem auf den Lichtbildern O 31 bis 38 um ca. 20 Jahre älteren, rothaarigen, oberhalb des rechten Backenknochens durch eine etwa 6 cm lange Narbe ausgewiesenen SESM-Due kann nach photometrischen Untersuchungen durch das hiesige Landeskriminalamt allerdings allein aufgrund der Tatortbilder ausgeschlossen werden. Der auf den Namen Wagner Gustavo lautende, am 16. April 1961 durch das Generalkonsulat in Hamburg ausgestellte Pass ist nach Auskunft der brasilianischen Botschaft in Bonn an das Auswärtige Amt ein Doppel des von W. als verloren gemeldeten ursprünglich an seinem Wohnsitz Sao Paulo beantragten Reisedokuments. Vertraulich wurde anlässlich der diesbezüglich unternommenen Nachforschung bekannt, dass der W. anlässlich Passerneuerung gegenüber der Hamburger konsularischen Vertretung seine Anschrift mit München, Bräuhausstraße 10, 5. Stock angegeben hat. Laut Auskunft des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz befindet sich an der oben genannten Adresse ein Büro der Arbeitsgemeinschaft Glasverarbeitende Industrie e.V. Des Weiteren mag Sie interessieren, dass Frenzel Karl August Wilhelm, Zimmermann und Kraftfahrer, geboren am 28.08.1911 in Zedenick, Kreis Templin, derzeit Göttingen, Rote Straße 10, mit Beschluss vom 01.01.1962 inzwischen des Mordes in 151.000 Fällen angeschuldigt ist. Die oben genannten Beschuldigten unterstanden als Angehörige der Kanzlei des Führers dem Inspekteur der Sonderlager BST, Major Wirth. Mit hochachtungsvollem Gruß, gezeichnet Zeug, Staatsanwaltschaft. Anlage 2. Betrifft Villa Opicina, 20.05. Cimitero degli Eroi. Aus Bevölkerungskreisen wird dem Amt für öffentliche Sicherheit zugetragen, dass die Straftäter des 20.05. in der oben angeführten Angelegenheit im Umfeld des deutschen Diplomaten Geng Konrad zu suchen wären. Geng, der während des Zweiten Weltkrieges in Lublin und Triest als Fahrer des Inspekteurs der Sonderkommandos Reinhard, Major der Polizei Wirth Christian, wie auch als Fahrer des Nachfolgers des genannten Oberstleutnant der Schutzpolizei Allers Dietrich gedient haben soll, stand zunächst seit Dezember 1945 und bis zur Übergabe der Zone A an Italien 1954 als Agent des GMA, Governo Militare Alerto und Angehöriger des Field Security Service in alliierten Diensten. Für das Amt Öffentliche Sicherheit P. Grubis Bojic. Anlage 3. Geheim. Eilt. Laut Bekundungen Innere Sicherheit Maribor war der mit dem Schnellzug Wien-Triest anreisende Fallaster Josef unliebsam aufgefallen und alsbald im Zustande geistiger Verwirrung am 19.05. gegen 13.00 Uhr vorübergehend durch das Bahnpersonal festgenommen worden. Er sei ohne Gepäck gewesen und habe in seinen Taschen, neben Kleingeld und Fahrausweis, lediglich Mottenkugeln mitgeführt, die er, wie von diesen besessen, nicht habe ablassen wollen zu zählen. Akte KG 72 lässt sich entnehmen, dass der am 5.2.1910 in Silbertal, Österreich, ausweislich seines abgelaufenen deutschen Reisepasses geborene Fallaster Josef, kaufmännischer Angestellter, wohnhaft in München, Bräuhausstraße 10, 5. Stock, zunächst von Beamten der Bahnpolizei im Stellwerk Maribor Nord festgehalten, verhört und alsdann Grenzbeamten übergeben wurde, diese aber mit einem Sprung durch das Toilettenfenster des Stellwerks habe abschütteln können. Beigefügte vertrauliche Unterlagen erscheinen insofern für hiesiges Kommando von Bedeutung, als der nunmehr jugoslawischerseits ausgeschriebene V. erklärt hatte, unterwegs zu einem Kameradschaftstreffen in Trieste gewesen zu sein und auf dem Heldenfriedhof in Villa Opicina an einer Gedenkmesse für einen ehemaligen Vorgesetzten teilnehmen zu wollen. Den Namen des Vorgesetzten gab der V. auf Befragen mit Major Wirth an, den Namen seines Arbeitgebers mit Spezialkontor für Industriebeteiligungen GmbH, München. Gezeichnet, unleserlich. Anlage 4. Von uns durch Vermittlungskamera die Commercio Triest befragte Industrie- und Handelskammer, IHK, Oberbezirk Bayern, bestätigt Eintragung im Handelsregister für Spezialkontor für Industriebeteiligungen GmbH mit Sitz München, Elisabethstraße 35, Geschäftsführer Fumi Rudolf, mit der Bitte um Weiterleitung an Procuratore della Repubblica. Gezeichnet Lederer. Anlage 5. Aktennotiz für Generalstaatsanwaltschaft. Fumi Rudolf, geboren 25.03.1900 in München. Oberregierungsrat, Kriminalrat. Abteilungsleiter Linksextremismus im Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz. Spezialkontor für Industriebeteiligungen GmbH ist eine Tarnfirma des Dienstes. Gezeichnet Zeug. Die Justiz am Foro Ulpiano geriet durch diese sogenannten Dokumente vollends in Aufruhr. Am Montagmorgen des 4. Juni erließ Santinelli einen Durchsuchungsbeschluss. Am 5., 6 Uhr früh, erschienen Beamte der öffentlichen Sicherheit in der Redaktion. Die Lage entspannte sich nicht. Auch nicht, als sich herausstellte, dass die vermeintlich geheimen Schriftsachen zwar Fälschungen waren, aber dennoch Beweiskraft hatten. Zwar war alles, was in ihnen stand, erfunden, aber dennoch zutreffend. Zumal auch die benutzten Aktenzeichen mit den tatsächlichen Aktenzeichen der laufenden Korrespondenz des Generalkommandos übereinstimmten. Es wurde alles immer noch verzwickter. Glaublich der Bekundung des Evidenzbüros Maribor reiste besagter Fallaster Josef nicht allein. Vielmehr befanden sich eine Frau und 5 Männer in seiner Begleitung. Zudem stellten die Mariborer Sicherheitsbehörden ein hellbraunes Schulheft bei ihm sicher, in welchem deren Namen aufgeführt waren und nicht nur deren. Daraus ergab sich zwangsläufig, dass die in Villa Opicina wegen der anhängigen Verfahren in Hessen um des Schweigens willen ans Werk gegangene Gruppe der Sterbewilligen nicht vollzählig war. Was sich ja allein schon aus dem Fehlen von Geräten am Tatort ergibt, dass also die Zahl der ursprünglich angereisten Personen eben nicht 14, vielmehr 20 betrug. Dass eine weibliche, etwa 40-jährige, später als Henny Schäfer identifizierte Person deutscher Nationalität die Gruppe anführte und nach Beendigung der Aktion in die Bundesrepublik Deutschland heimreiste. Der Fallaster Josef genannte hinwiederum blieb in Italien. Sein Leichnam wurde allerdings erst viel später unmittelbar am Zaun des Friedhofs in einem Loch gefunden, brunnenartig, senkrecht und jenseits des Grenzwalls. Gewiss nicht von ihm selbst ausgehoben. Nur wenige Meter entfernt vom Friedhof der Helden, zu denen zu steigen er gehofft haben mochte. So scheint es wenigstens. Obschon nur Glassplitter das Überqueren der Grenzmauer erschwerten, die gleichzeitig Friedhofsmauer war, scheint der Fallaster Josef hier einfach aufgegeben zu haben. Wie schlafend stand er steif in seinem Loch, aufrecht, jenseits. Nur einige Meter von dem vormals mit Blumen geschmückten und vom Volksbund der deutschen Kriegsgräberfürsorge betreuten Grab seines ehemaligen Chefinspekteurs Christian Wirth und dem auf 14 zusammengeschmolzenen Haufen. Das aber kann eigentlich nicht sein. Fallaster Josef konnte dort, wo man ihn stehend fand, gar nicht stehend und gar nicht gefunden worden sein. Er konnte, wo er starb, gar nicht gestorben sein, denn er war zu jenem Zeitpunkt bereits seit 21 Jahren tot. Den mit dem Toten Befassten war wohl unbekannt geblieben, dass der Schusterscholl im Fleischacker aus Kalisch und der Hutmacher Jitzach Lichtmann ihn im Lager Sobibor am 14. Oktober 1943 mit dem Beil erschlagen hatten. Fallaster arbeitete damals als Lokomotivführer der Schmalspurbahn für Invaliden zwischen Lager 2 und 3. Heute findet sein Name sich auf der Gedenktafel der österreichischen Gemeinde Silbertal unter den Opfern aller Kriege. Verraten hat ihn sein linker Daumen. Der war nicht der seine. Der Daumen gehörte Lori. Laurentius, geborener Hackenhold, manchmal, weil auf der Flucht, auch Jensen. Geboren am 26. Juni 1914 in Gelsenkirchen. Zuletzt bei Auflösung seiner Einheit, Anfang Mai 1945, in Kirchbach an der Gail, Kärnten, Österreich, noch einmal gesehen, seitdem verschollen. Lori aber stand in Abteilung F, Reihe 12, Grab 11. Er stand um 6.22 Uhr, Sonntag, 20. Mai 1962, 17 Meter nördlich der Grabstelle 312 seines Vorgesetzten Christian Wirth, der in derselben Nacht seine Ruhestätte mit unbekanntem Ziel verlassen hatte. Er stand dort bis zu seiner Ausschaffung gegen 14.00 Uhr. In seiner Jackentasche fanden sich Kleingeld und ein Beutel. Und im Beutel Wildleder mit Kordel, Mottenkugeln, Murmeln, 20, von bunten Fäden durchzogene Glassphären. Ein Booker, 19 Zwerge. Der Booker war mit Papa beschriftet, Fettstift, der Daumen noch schwarz, Rußpulver, ein Schweißspurenelement zweifelsohne der Polizei von Nova Gorica. Das daktyloskopische Gutachten des baden-württembergischen Landeskriminalamtes wertet das Tastkörperchen der infolge Schnittwunde tauben, von Wirbeln, Schleifen sowie Wellen nicht mehr durchgehend gezeichneten Hautleisten der Fingerbeere des linken Daumens als vorzüglichen Nachweis für die Deckungsgleichheit des Laurentius H. mit der Leiche des SSM Undici. Im September 1942 hatte Laurentius H. noch an Gasbaracken in Treblinka, im Oktober 1942 an neun Kammern in Sobibor, 1944 dann, Oberstleutnant Allas schon unterstellt, in Triest in der Risiera gebaut, der Reismühle von San Saba. Hier verlieren sich seine Spuren, auch die meiner Mutter. Enrico Kosuliks Roman schien das nicht zu stören. Beharrlich schrieb er sich ein in die Wirklichkeit, griff sie auf, ließ sie wieder fallen, setzte sich in ihr fest, löste sie auf, schrieb sie weiter, schrieb sich fort. Vom Sturm, den das Erscheinen seines Romans ausgelöst hatte, von der jähen Wiederkehr der Erinnerung an die Erinnerung, an San Saba, an die Bande von der Reismühle, die falschen Toten und die richtigen 14, erfuhr Enrico, schreibend nach wie vor, vorerst nichts. Bis der Anwalt der Republik Santinelli eine Voruntersuchung in die Wege leitete, welcher augenblicklich in dieser allerdringlichsten Sache, noch am 9. Juni, in einem handschriftlich auf der Rückseite einer Visitenkarte verfassten Billet an den hochwohlgeborenen Herrn Chefredakteur Albino Bubnitsch mit der ergebenen Bitte um die Genehmigung nachsuchte, die Unterlagen einsehen und die ladefähigen Anschriften des Herrn Dürr in Erfahrung bringen zu dürfen. Ich sprach mit Dottore Kosulich. Wir verabredeten, seinen Namen nicht preiszugeben und auch die Beantwortung der Anfragen erst einmal aufzuschieben. Wobei sie sich darüber im Klaren waren, dass die Veröffentlichung im Palast für nicht unerheblichen Unmut gesorgt hatte und auch in der römischen Ministerialbürokratie zum Anlass für Spekulationen genommen wurde, denen zufolge der Kassationshof beim obersten Gericht das Ermittlungsverfahren Risiera di San Saba wegen der dort begangenen Morde der hiesigen Justiz zu entziehen trachtete und mit dessen Durchführung ein Gericht in Florenz zu beauftragen drohte. Als ich Santinelli dann zum Mittagessen in Bristol traf, bestätigte er mir unseren Verdacht. Er erbat von unserer Redaktion deshalben umso dringlicher Hilfe, insbesondere in den Verfahren Hackenholt, Geng und andere. Ich sagte sie ihm zu. Wir beschlossen den regelmäßigen Austausch aller die Justiz und unsere Öffentlichkeit interessierenden Erkenntnisse, soweit sich diese auf den Komplex Risiera di San Saba bezögen. Woraufhin ich in der Folge Santinelli dann auch zahlreiche Informationen überließ, die teils aus unserem Archiv stammten, teils aus der Korrespondenz des Kosulich mit Generalstaatsanwalt Dr. Bauer und mit dem Internationalen Auschwitz-Komitee in Wien. Santinelli zeigte sich bei dieser Gelegenheit über seine eigene Unkenntnis in Sachen Risiera bestürzt. Abschließend äußerte er erneut sein Bedauern, den gegenwärtigen Aufenthaltsort des Autors nicht in Erfahrung bringen zu können. Ich sagte zu, ihn zu benachrichtigen, sobald wir mehr wüssten, und ließ durchblicken, dass unser Korrespondent derzeit als Arzt der UNICEF in Afrika tätig und dort auf Reisen sei. Die Bilder, die Enrico inkognito namens des Herrn Dürr am 13. Juni Santinelli von einem Freund übergeben ließ, waren Verlagseigentum. Illustrationen zu seinem Roman gewesen, Anhänge. Auch diese, eine mit rote Karte betitelte Foto- und Zettelsammlung der 14 Selbstmörder vom Lavantaler Höhenweg und ihres Chefs, der im Mai 1945 am Speikkogel in der Großglocknergruppe aufgetauchten Zentralfigur Papa der mysteriösen Figur Alas, die er unter den Kontaktabzügen der Sûreté Militaire auf einer Osttiroler Almwiese im Mai 1945 neben Laurentius Hackenholt Pfeife rauchend inmitten der Leichen von vergifteten Kommandomitgliedern zu erkennen geglaubt hatte, den Chef der Subjekte männlichen Geschlechts. Alas, von französischen Gendarmen umringt. Alas, gesichtslos. Alas, dessen Achselstücke seine Silhouette als Oberstleutnant und womöglich Regimentskommandeur auswiesen. Vor dem Hintergrund riesiger, bei Südwind sich in Schaumkronen verwandelnder, in gelben gebundenen Schwefeldämpfen ihnen entsteigender Gipfel aus dem Meer ragender Abraumhalden, schien das Werk der Vernichtung wie ein Kunstwerk der Ewigkeit zugedacht. Jenes noch nie genannten Genies, das es namens seines Unversehrtseins und der Namenlosigkeit zum eigenen Schutze wie geschaffen aus Deutschland, zum Sterben zu guter Letzt nach Italien, nach Triest mitgebracht hatte. Wo es, weil es mit rechten Dingen zuging, noch einmal als Todesengel regieren durfte, bevor es in seine Namenlosigkeit zurückkroch und neuerlich unauffindbar wurde. Enricos rückhaltlose Lust zu schweigen versagte, wenn von diesem Engel die Rede war. Dann und nur dann. Und mit ihrem Versagen seine Stimme in Wellenbewegungen übertrug, in deren Tälern Schluchzer die Worte abfingen, bevor sie ausgesprochen werden, und der Eindruck entstehen konnte, dass er darob weinte. Dieser Todesengel heißt Dietrich August Alas. Enrico hätte es sich in seinen einsamsten afrikanischen Träumen nicht träumen lassen, dass mit den 14 Toten von Opicina nun der Kopf aus dem Schatten treten würde, der Leib des Urhebers. Der Urheber der Vernichtung. Laut Wohins hat Santinelli zudem immer wieder darum gebeten, bitte ein persönliches Treffen mit dem Herrn Dürr arrangieren zu wollen. Ein nicht mehr aufschiebbares Gespräch unter vier Augen mit dem Autor. Die beiden haben sich dann tatsächlich am 15. im Venezia e Giulia getroffen. Noch in derselben Nacht ist er nach Wien weitergereist. Notiert Bubnitsch, ohne auch nur andeutungsweise zu erwähnen, dass er selbst, unmittelbar nach dem Fortgang des Freundes aus Triest, die Veröffentlichung der Romanfortsetzungen angeblich infolge richterlicher Verfügungen, aber ohne jegliche Ankündigung, über Nacht hatte abbrechen lassen müssen. Später wird er behaupten, nicht zu wissen, wer es war, der seinerzeit das Gespräch Kosulich-Dürr-Santinelli mit bzw. abgehört hat, dessen Tonbandaufzeichnung später Wohins editieren würde. Die Aufnahme beginnt mitten im Satz mit Industriebeteiligungen und endet ebenso unversehens mit einem Schiffshorn. Wir sind im Hafen von Triest, sagt eine Stimme. Es ist Sonntag, sagt eine zweite. Ist das Ihr Hund? Eine dritte. Dann hört man zweimal Nein. Pfiffe? Dann Nein, nichts. Dann mehr. Mehr. Ischt. Ausschließlich. Möwen. Ja. Autohupen. Dann die dritte Stimme. Ausschließlich mit Tötungen befasst. Dann auch Kosulich ausschließlich sagen. Dann hört man wieder die erste, Santinelli. Dann wieder die dritte, Kosulich. Aber nicht was. Die zweite, Sie müssen das so verstehen. Die dritte, ja. Die zweite, während die sich überlagernden, wie in sich erhebenden Böen aufeinandertreffenden Stimmen 1 und 3 ausschließlich durch ihre Färbung das Dreigestirn in hell und dunkel noch unterscheiden lassen, als die dunklere Stimme leitende Männer der Wirtschaft sich flüsternd wieder entfernt und die helle näher gekommen, Dottore rufend und sehen sie, wieder deutlicher zu hören ist und sie dann, wie über das Mikrofon gebeugt, gegen den Lärm ankämpfend, etwas sagt. Ein Kellner kommt, sagt etwas. Wer sagt Eis? Wer antwortet Eis, ja? Dann nichts. Dann sagt lange Zeit niemand etwas und dann die Helle. Plötzlich ist in unserem Falle hier, meine ich, ist der eine ist Unternehmer, der andere Produktionsbeauftragter, der dritte Arbeitsdirektor. So ist das. Während die Dunkle eine Weiße bestellt. Alle drei sind sich da eins. Schreie, ausschließlich, Möwen, Kinder. Alles, sagt die Dunkle, alles Unternehmer. Höfle, Produktionsbeauftragter. Fumi, Arbeitsdirektor. Industriebeteiligungen, so müssen wir uns das vorstellen. Ausschließlich mit Tötungen befasst, mit nichts anderem. Ausschließlich mit... Wie soll ich das verstehen? Wegen Mordes an 70.072 Geisteskranken. Industriebeteiligungen. Breuhausstraße. Nebelhorn, woraufhin Kosulich und Santinelli verstummen, die Aufzeichnung aber nicht abbricht. Höher aufsteigende Frequenzen. Vokale, Zischlaute. Geräusche des Hafens heftiger werden. Die Geschwister der Ursachen. In einem Brief mit guten Wünschen zum Geburtstag an den hessischen Generalstaatsanwalt Dr. Fritz Bauer schreibt Santinelli, er sei durch die damaligen Geschehnisse ein anderer Mensch geworden. Wörtlich schreibt er, auf dem Heimweg dann vom Foro Ulpiano hinan zu Fuß nach San Giusto, als mir Verwaltungsobersekretär Rappaport mit seinem Pfleger entgegenstürmte, über die Treppen zwischen Via del Asilo und Via Beccherie, da wusste ich, dass fortan nichts mehr so sein würde, wie es einmal war. Und dass Rappaport ein sehr zerbrechliches Wesen gewesen sein muss. Aus der Zeit vor der Erfindung der Sterne. Tatsächlich hat Santinelli denn auch die Ermittlungen in der Sache San Sava noch während der Gerichtsferien am 30. Juni 1962 eingeleitet. Ohne Sekretariat. Die Begleitschreiben an die Justizbehörden in der deutsch-österreichischen Verbrecherheimat fertigte er persönlich an. Und der Eröffnungsbeschluss war, wie alles, was dann geschah, unwiderruflich. Endlich ein jäher Übergang aus dem Nichts in eine Lawine. Eine Lawine von Prozessen. Eine Lawine der Erinnerung. Die Zeit, die Triestiner Tage, die Enrico zum Schreiben benutzt, enden, als er überstürzt, wohl von dem Aufruhr überrascht, den die Veröffentlichung seines Romans auslöst, im August 1962 Triest verlässt und sich in Genua einschiffend über Alexandrien und das Horn nach Loreto Marques zurückkehrt, in die Urwaldklinik. Ein letztes Foto zeigt den kleinen rothaarigen Mann im Arm seiner Tochter Susanna, im Staubmantel, am Pier der Kerkira, im Weichbild der Esso-Raffinerien von San Saba. 6 Jahre später, im Winter 1968 dann, scheint er nicht minder grundlos diesmal die Arbeit am Manuskript im Busch von Tete abgebrochen zu haben. Deutschland nennt er Quasar, sein Quasar, das schwärzeste aller Löcher verflucht. Tete, 18. Oktober 1968. Für immer. Das lässt sich nicht gleich erklären. Adieu. Heldenfriedhof. Der Roman des Enrico Kosulich von Thomas Harlan. Bearbeitung Michael Farin. Komposition Martina Eisenreich. Erzähler Friedhelm Ptock. Enrico Silvester Groth. Bubnitsch Felix von Manteuffel. Dottoressa Eva Gossiewicz. Ton und Technik Hans Scheck, Angelika Haller. Regieassistenz Christina Hensel. Regie Ulrich Lampen. Bayerischer Rundfunk 2006.